Text 21. Subversive Theorie. Die Sache selbst und ihre Geschichte. Von Johannes Anjuli. Im Wintersemester 1989 hielt Johannes Anjuli seine Abschiedsvorlesung an der Freien Universität Berlin. Beginnend mit dem alten Griechenland und dem Spartakusaufstand, über die Bauernkriege, die Renaissance und die Aufklärung hinweg, über Michael Weitling, Karl Marx und Michael Bakunin bis in die Gegenwart hinein zeigt Anjuli, was es heißt, den Antagonismus gegen Herrschaft und Ausbeutung zu praktizieren und ihn zugleich zu denken. Hörbuch in 15 Kapiteln. Heute die zwei Schwerter und die zwei Wahrheiten. Linien der Subversion im Hochmittelalter. Schon Goethe sprach von dem Gesetz, nach dem wir angetreten, auch bei der Beurteilung geschichtlicher Entwicklungen oder philosophischer Verwicklungen ist immer wieder vom Gesetz des Anfangs die Rede. Kann sein, dass die Entstehung und Ausbreitung der christlichen Kultur von Anfang an unter einem schlechten Stern stand. Im Jahre 325 auf dem Konzil von Nicea wurde die Frage entschieden, ob Christus gottgleich oder gottähnlich sei. Denn wieder hatte sich eine Häresie herausgebildet, die der Arianer, der Parteigänger des Bischofs Arius, die behaupteten, dass Christus keineswegs gottähnlich sei und vielmehr ein unmittelbar von Gott geschaffenes Wesen, das er dann in seiner unendlichen Güte als seinen Sohn anerkannt habe. Christus sei also nur wesensähnlich, nicht wesensgleich mit Gott. Die anderen Bischöfe stimmten für die Wesensgleichheit, das heißt für die Lehre von der Trinität, wonach Vater, Sohn und Heiliger Geist eine Einheit bilden. Auf dem Konzil von Nicea erschien nun Kaiser Konstantin und entschied für die Wesensgleichheit mit Gott, die seitdem Dogma ist. Warum war dies ein äußerst schlechter Anfang? Schlicht und einfach deshalb, weil Konstantin, der auf dem Konzil als römischer Kaiser und Pontifex Maximus das Recht ausübte, über das wichtigste Dogma des Christentums zu entscheiden, damals noch Heide war. Erst 10 Jahre später wurde er zum Christentum bekehrt. Und er war nicht nur ein Heide, sondern auch ein mehrfacher Mörder. Und zwar nicht in dem Sinne, dass er als Heerführer dem üblichen Prozedere seines Berufs getreu massenhaft Menschen habe hinschlachten lassen, sondern er war ein Mörder im juristischen Sinne des Wortes. Zur Befestigung der Staatsmacht und seiner Macht als Kaiser hat er, man weiß nicht wie viele, umgebracht. Auf jeden Fall aber seine Mutter, zwei seiner Brüder und eine ganze Reihe von Vettern und sonstigen Verwandten dazu. Konstantin war also ein ausgemachter Mörder. Ausgerechnet ein Mörder und ein Ungetaufter dazu traf Kraft Amtes die wichtigste dogmatische Entscheidung des Christentums. Das also war der schlechte Anfang. Wann genau das Mittelalter angefangen hat, müsste noch festgestellt werden. Es hat bestimmt nicht mit dem Konzil von Nicea angefangen, denn da herrschte noch Spätantike und das Römische Reich existierte noch, obwohl Konstantin die Hauptstadt von Rom nach Konstantinopel verlegte und dadurch Rom den Bischöfen und ihrer neuen Religion überließ, die es zu ihrer Metropole machten. Man kann sagen, der Vernichtungszug des heiligen Augustinus gegen die Donatisten im 5. Jahrhundert sei der Anfang des Mittelalters gewesen. Aber die Weichen für die Konflikte, die im Mittelalter auf philosophischem, religiösem und politischem Gebiet stattfanden, wurden schon in den Anfängen gestellt. Es war eine Art Entscheidung für die zukünftige Dissidenz im Christentum und zum Teil gegen das Christentum selbst. Denn der Mythos der Schlange behielt seine Kraft. Und die Orphiten lehrten, der Schöpfer der Welt sei der böse Gott. Die Schlange dagegen verkünde den Guten, den wahren Gott, Jesus Christus. Die Schlangenlinie der Orphiten traf schon im Ursprung des Christentums mit einer sehr mächtigen philosophischen und mystischen Strömung zusammen, die in Bezug auf das Problem der Erkenntnis eine ganz andere Auffassung vertrat als die Kirchenväter. Nämlich mit der Gnosis. Die Gnosis, griechisch Erkenntnis, war eine philosophische Strömung eklektischen Charakters und mit vielerlei Motiven. Sie holte sich bestimmte Aspekte aus der jüdischen Religion, also aus der Bibel, aus der hellenistischen Philosophie, als auch aus dem Christentum. Und sie baute daraus ein philosophisches System zusammen, das keineswegs klar und wohlgeordnet war. Es war eine Strömung, in die zum Beispiel der Neoplatonismus von Plotin Einfluss. Ein ganz wichtiges Element in Plotin war ein Denker der radikalen Immanenz. Für ihn ist alles eine Emanation Gottes und das heißt, Gott ist bei uns. Alles, was existiert, ist göttlich und so ist Plotin zum Begründer des Pantheismus geworden. Im Gegensatz zu den Kirchenvätern allerdings behauptet die Gnosis, darin traf sie mit der Schlangenlinie zusammen, dass das Heil der Menschen nicht aus der Offenbarung komme, nicht aus religiöser Ergebung, nicht aus dem Erlösungswerk Christi, sondern es abhängig sei von der Arbeit des Erkennens, von der Erkenntnis der Geheimnisse der Welt und der Geheimnisse Gottes. Die Subversion hatte mit dem Kampf gegen das absolute Wissensmonopol Gottes begonnen und die Gnosis geht nun auf das Gleiche hinaus. Der Mensch ist in der Lage, hinter die Geheimnisse der Welt, hinter die Geheimnisse Gottes zu kommen. Die Gnosis war keine Häresie, sie war eine philosophische Strömung. Aber sie war so bedeutend, dass sie seitdem der Theologie, zumal als Werk des Teufels erscheint, auch in Politizis. Erik Vögelin, ein sich inzwischen im Jenseits befindender Politikprofessor und Katholik, meinte zum Beispiel noch 1968, die Studentenrevolte sei nichts anderes als der letzte Ausfluss der Gnosis, der gefährlichen Auffassung, der Mensch sei in der Lage, von sich aus die Wahrheit zu erkennen. Die Gnosis, die ursprünglich aus Kleinasien stammt, wurde von einem Bischof Marzion nach Rom gebracht und griff dort in der christlichen Gemeinde so rasch und gefährlich um sich, dass Marzion 144 aus der römischen Gemeinde ausgeschlossen wurde. Er ging nach dem Osten und gründete seine eigene Kirche, die eine lange Geschichte haben sollte. So bekam die Gnosis eine Kirche und ihr Gedankengut floss ein in die heretische Strömungen, zum Beispiel der Bogomilen des 10. Jahrhunderts. Die Bogomilen, Slawen waren es, hießen die Gottesfreunde. Wie heretisch, wie brüchig das Verhältnis dieser Häresien zum Christentum war, zeigt sich daran, dass die Bogomilen im 14. Jahrhundert mit fliegenden Fahnen zum Islam übertraten. Worin bestanden nun die Thesen Marcions, deren wegen er aus der Gemeinde von Rom ausgeschlossen wurde? Er vertrat die gnostische These, dass es schon im Diesseits möglich sei, das Jenseits zu erkennen. Die These also, dass Jenseits, das göttliche Wesen, die göttliche Weisheit, der Plan Gottes und seine Schöpfung seien erkennbar, ohne dass es der Offenbarung bedürfe. Nebenbei, auch Marcion nahm eine Teilung im Wesen Gottes vor. Ein schlechter Gott als Schöpfer der Welt, ein guter Gott als schlussendlicher Erlöser. Dies Erlösungswerk Christi sollte nicht darin bestehen, durch den bloßen Glauben an die Offenbarung die Wahrheit zu erkennen, sondern die gnostische These lief vielmehr darauf hinaus, dass Christus dem Menschen die Fähigkeit gegeben hätte, die Wahrheit von sich aus und diesseitig ganz in der Immanenz der Welt bleibend zu erkennen. Es war dies also eine gegen die Offenbarung gerichtete Position, und dagegen meldete sich sogleich der erste große Kirchenvater vor Augustin zu Wort, Tertullian, der die Gefahr dieses Rationalismus sofort erkannte und dagegen die absolute Absage an Philosophie überhaupt erließ. Tertullian will die Ratio aus dem Prozess des Erkennens ausschließen, will nur den Glauben gelten lassen. Der Satz, in dem er seine Position zusammenfasste, hat Geschichte gemacht. In ihm ist im Grunde die ganze Irrationalität enthalten, die in der Geschichte immer aufs Neue zum Vorschein kam. Credo quia absurdum. Ich glaube, weil es absurd ist. Das ist die wohl radikalste Absage an Vernunft und Erkenntnis überhaupt. Und sie bedeutet die Entscheidung gegen die Schlangenlinie, die Frontstellung der Offenbarung gegen die menschliche Erkenntnis. Im Laufe der Entwicklung der mittelalterlichen Philosophie und Theologie spitzte sich die Alternative Glaube oder Wissen immer mehr zu. Der Kampf der Vernunft mit dem Glauben in der Ideologie stand zugleich symbolisch für den viel härteren Kampf zwischen der Kirche einerseits und der schon damals sogenannten Christenfreiheit. So eng war der philosophische und theologische Kampf mit der politischen Auseinandersetzung verbunden. Arnold von Brescia, von dem noch ausführlicher die Rede sein soll, war nicht von ungefähr ein Schüler des Abelard, einem Protagonisten des Rationalismus. Auf der anderen Seite finden wir die gleiche Verbindung bei Franz von Assisi, dem bekannten Heiligen, der nur als Freund der Sonne, der Natur und der Tiere, dazu als Freund der Armen bekannt wurde, der zugleich aber den Anlass bot für die sozialen Unruhen des Mittelalters. Zwischen Marcion, der 144 aus der Kirche ausgeschlossen wurde, und Tertullians Credo quia absurdum auf der einen, Abelard auf der anderen Seite, liegt das sogenannte finstere Mittelalter, auf Lateinisch auch Saecula Obscura genannt, die dunklen Jahrhunderte. Das scheint im Widerspruch zu stehen zur Lebendigkeit der mittelalterlichen Auseinandersetzungen. Und man darf dabei nicht vergessen, dass das Mittelalter eine ziemlich lange Geschichtsperiode gewesen ist. Es dauerte immerhin bis zum 15. Jahrhundert, 1000 Jahre, und 600 davon waren wirklich Jahre der Finsternis. Es gab nur Aktionen, die sich gewissermaßen auf dem Niveau der Bildzeitung abspielten. Es war dies tatsächlich eine völlig kulturlose Zeit, in der nur die Macht, der Krieg, die Heere und Heerscharen, die blonden Reiterfürsten aus dem Norden und die Päpste aus dem Süden das Sagen hatten. Das eigentliche Datum, das das Ende der römischen Kultur und des römischen Reiches kennzeichnet und das finstere Mittelalter sozusagen offiziell einläutet, ist das Jahr 410. In diesem Jahr eroberte der Westgotenkönig Alarich Rom und ließ es zerstören, nicht aus religiösen oder politischen Gründen, sondern aus bloßer Wut darüber, dass er eine verarmte und leere Stadt vorfand. Denn inzwischen hatte sich die römische Gesellschaft des Patriziats ins historische Abseits begeben. Es gibt viele Gründe, warum Rom unterging, und einer liegt bestimmt darin, dass sich die römische Kultur restlos privatisiert hatte. Sie meldete sich ab, stieg förmlich aus der Geschichte und das heißt auch aus der städtischen Kultur. Einige Historiker wissen zu berichten, wie die reichen Römer von ihren prunkvollen Sitzen und Villen auf den Hügeln Roms, den Castelli Romani, einfach zusahen, wie Alarich ihre Stadt sinnlos zerstörte. Die Zerstörung Roms war ein Geschichtszeichen, weil sie nicht nur die Zerstörung einer längst heruntergekommenen Stadt bedeutete, sondern zugleich die Zerstörung der urbanen Kultur überhaupt. Die mediterrane Kultur des Westens war eine städtische Kultur. Die Demokratie und die Kulturblüte Athens kamen nicht vom Land, sondern von den Demui, aus der Stadt. Auch die Größe Roms rührte nicht von den Latifundienbesitzern, nicht von den Patriziern her, deren Teil die Res Patrum war und nicht die Res Publica, das heißt nicht die öffentliche, sondern die Sache der Väter. Die Größe Roms erwuchs aus der städtischen Plebs. Sie war der Motor der römischen Geschichte. Im 5. Jahrhundert begann dann die Entvölkerung der Städte und damit die Erosion des sozialen Bodens, auf dem die Kultur allein zu Blute kommen konnte. Diese Entvölkerung führte dazu, dass die römischen Städte zu Castra wurden. Man kann Castrum mit Wehrdorf übersetzen, Castra also. In denen nur arme Bevölkerungsschichten lebten, bar jeden gesellschaftlichen Lebens, und zwar deshalb, weil der Handel und das Handwerk, das heißt im Grunde das damalige Bürgertum, nicht mehr in den Städten leben konnten. Sie mussten sich dorthin begeben, wo es Arbeit und Brot gab, zu den Feudalherren aufs flache Land. Man könnte sagen, das Mittelalter war deshalb finster, weil es keine Gesellschaft mehr gab. Es war eine Zeit ohne Konfliktualität, zugleich eine Zeit des permanenten Krieges. Es war keine Zeit, in der gesellschaftliche Konflikte ausgetragen wurden, sondern eine, deren gesamtes politisches Leben sich auf die Auseinandersetzung zweier Mächte konzentrierte und reduzierte, die weder Staat waren noch Gemeinwesen, sondern lediglich Gewalt und Reichtum repräsentierten. Die Bischöfe auf der einen, die Reiterfürsten auf der anderen Seite. Eine neue Produktionsweise entstand, die feudale Produktionsweise, das heißt die Gesellschaft der Leibeigenschaft. Denn sowohl Reiterfürsten wie Klerus lebten auf Kosten der ausgebeuteten Landbevölkerung. Natürlich gab es auch eine politische Theorie, die aber mit dem Thema der Subversion nichts zu schaffen hat, die im Grunde nichts anderes war als der ideologische Ausdruck des permanenten Kampfes zwischen den Bischöfen und den germanischen Reiterfürsten. Papst Gelasius, der von 492 bis 496 amtierte, entwickelte die Zwei-Schwerter-Theorie. Es ging im Grunde um das Problem der Reductio ad Unum, der Notwendigkeit, die Macht zu vereinheitlichen. Auf der einen Seite die Reiterfürsten, auf der anderen die Bischöfe. Aber es war doch notwendig, die Herrschaft als einheitliche zu definieren und zu fixieren. Da kam Gelasius auf die Idee, dass Gott zwei Schwerter in die Hand der Menschen gelegt habe. Das geistliche Schwert des Papstes und das weltliche Schwert des Kaisers. Das war gut gedacht, war gut gesagt und es ging auch durchaus gut, solange eindeutig der eine oder der andere die Oberhand hatte. Am Anfang hatten die Reiterfürsten das Sagen. Das historische Ereignis, das ihre Macht demonstriert, war im Jahre 800 die Krönung des fränkischen Königs Karls des Großen zum Kaiser durch den Papst Leo III. Ein Symbol der vorläufigen Übermacht der Reiterfürsten über die Bischöfe. Denn der Bischof von Rom, der Karl zum Kaiser krönte, war zu eigens diesem Zwecke zuvor vom Frankenkönig auf den Stuhl Petri gebracht worden. Dessen Vorgänger hatte Karl nicht krönen wollen und wurde daraufhin kurzerhand abgesetzt. Es war eine obskure Zeit und umso mehr, wenn man bedenkt, dass ein 16-jähriger Knabe von irgendeiner mächtigen römischen Familie, den Corona, zum Papst ernannt werden konnte. Und zwar nur deshalb, weil sie einen 12-jährigen Hohnstaufen zum Kaiser machen wollten. So wurde ein 12-jähriges Knäblein von einem 16-jährigen Papst zum Kaiser gekrönt. 3-4 Jahre später waren sie beide tot, ermordet. Die Zwei-Schwerter-Theorie krankte also daran, dass es sich dabei nicht um eine saubere Gewaltenteilung handelte, sondern um die Abgrenzung zweier Prinzipien, die miteinander nur kämpfen, nicht aber leben konnten. Ihr Kampf dauerte bis zum Jahre 1000, bis zum Ende des Millenniums. So gab es keine Ruhe für Kultur. Es gab nur eine Subkultur, die im Hintergrund die Tradition des Denkens auf eine sehr einfache, handwerkliche Weise fortsetzte. Die Klöster waren die Bibliotheken der damaligen Zeit. Dort wurden eifrig die alten Texte abgeschrieben und so wurden sie überliefert. Noch aus einem anderen Grunde waren die Klöster bedeutend, denn sie waren, im Unterschied zu den Reiterfürsten, deren Produktionsweise aus Plünderung und Raub bestand, landwirtschaftlich produzierende Einheiten. Sie waren zugleich die eigentliche Geldquelle der Kurie für Rom und den Papst. Und so kam es im Lauf der Zeit allmählich dazu, dass die nur auf Reiterhaufen beruhende Macht der Kaiser deutscher Nation im Vergleich mit der ökonomisch fundierten Macht des Papstes immer schwächer wurde. In dieser dunklen Zeit gab es einen subversiven Lichtblick, den Philosophen Johannes Scotus Eriogena, der von 810 bis 877 lebte. Doch er war Ire, lebte in Irland, wirkte also völlig außerhalb des historischen Schauplatzes, der Frankreich, Deutschland und Italien umfasste. Ein Lichtblick der Subversion, weil Johannes Scotus Eriogena, dessen Bücher später verboten wurden, zum ersten Mal nach der Gnosis wieder von der Einheit von Gott und Natur sprach. Das war der erste Vorschein einer neuen Sicht auf das Verhältnis von Gott, Natur und Mensch. Eine Perspektive, die dann, wie schon die Gnosis, im Pantheismus mündete. Im Grunde handelte es sich um die Negation der Transzendenz, um die Negation des Glaubens, dass Gott eine jenseitige Macht sei. Aber das war ein Funke, der verloren ging, der sofort ausgelöscht und verboten wurde. Johannes Scotus Eriogena war auch einer der ersten Dialektiker der Scholastik und vertrat verblüffende, beinahe schon hegelianische Gedanken. Das Erscheinen, das nicht erscheint, das Nichterscheinen, welches erscheint und ähnliches mehr. Um das Jahrtausend siegte der Papst über den Kaiser. Und damit begann ein neuer Abschnitt des Mittelalters, das sogenannte Hochmittelalter. Es zeichnete sich nicht nur durch ein reiches gesellschaftliches Leben aus, sondern auch durch die Wiederbelebung des philosophischen Denkens. Die Städte erwachten wieder, und zwar keineswegs, weil die Päpste besonders urban gewesen wären. Vielmehr begannen die Handwerker und die Händler in die Städte zurückzuströmen, weil diese infolge des Siegs der Bischöfe, die dort residierten, eine ökonomische Basis bilden konnten für eine Form des Bürgertums. Das Wort Stadtluft macht frei stammt aus dieser Zeit. Es bedeutet, der Handwerker und der Händler, den man gezwungen hatte, die Stadt zu verlassen und sich in den Dienst des Feudalherrn zu begeben, kehrt in die Stadt zurück, wird wieder ein freier Handwerker, ein freier Händler. Die Wiederentdeckung der Stadt, der Communitas, was eigentlich Gemeinschaftsschwur bedeutet, das heißt eine Art Vertrag, den die Städter miteinander schlossen, führte zu jener Kommunalbewegung, die vor allem in Frankreich und Italien, aber auch in Mitteleuropa zur Entstehung blühender Städte führte, die sich aus der Gewalt von Papst und Kaiser befreien wollten. Durch die Wiederherstellung der städtischen Kultur begann eine neue soziale Formation sich zu entwickeln, die mit dem Feudalsystem nichts mehr oder nur noch sehr wenig zu tun hatte. Insofern wäre es falsch zu sagen, im Mittelalter habe die feudale Produktionsweise unumschränkt geherrscht. Das heißt, eine landwirtschaftliche Produktionsweise, die auf dem Prinzip der Leibeigenschaft und dem der vermittlungslosen Trennung von Herrn und Knecht begründet war. Die Städte entwickelten eine andere soziale Struktur, die sich immer mehr verfestigte. Nicht mehr zwei Kategorien von Menschen, die Herren und die Knechte, sondern die vielfältig strukturierte, viel kompliziertere Form der Zünfte, der Korporationen. Gerade das Zunftwesen trug dazu bei, dass aus der Stadt wieder ein Zentrum der Kultur wurde, weil sich hier der Geist der Unabhängigkeit regte, der auf nichts anderes hinausging als auf die Befreiung von der Kirche, begann zugleich die Repression. Die städtische Freiheit traf auf die Macht, stieß auf den Machtanspruch sowohl des Kaisers Barbarossa, der Mailand erobern will, wie auch und vor allem auf den Machtanspruch der Kirche. Und eben daraus entstand eine Atmosphäre, die der Subversion günstig war. Und man kann sich daher fragen, ob nicht die Subversion, das heißt die spezifische Form der menschlichen Emanzipation in repressiven Zeiten, unmittelbar mit der städtischen Kultur selbst verbunden ist. In dieser nun aufs Neue anhebenden Subversion jedenfalls, die sich übrigens auch thematisch an die Subversion der Antike anschließt, so zum Teil an die Sophistik, aber vor allem an die Stoiker und die Epikureer, kann man im Hochmittelalter drei Linien erkennen, die keineswegs unverbunden nebeneinander herverlaufen, die ineinander verwoben sind. Aus der Schule Abelards kam Arnold von Brescia, der die römische Republik neu begründen wollte. Aus der Religiosität Franz von Assisis ging die kriegerische Bewegung der Fraticelli hervor, der minderen Mönche des Franziskanerordens. Dieser eher politische Flügel der Subversion ist mit dem Philosophischen eng verbunden. Das ist der Grund, warum in der philosophischen Linie der Subversion, der es um die allmähliche Zersetzung des Glaubens ging, das heißt praktisch um die Auflösung des Wahrheitsanspruchs der Offenbarung, ein ganz und gar theoretischer Streit eine überaus große Rolle spielte, den die akademische Philosophiegeschichte deshalb zum Teil missverständlich dargestellt, weil er nur als scholastisches Treiben gilt, der Universalienstreit. Diese Streitfrage geht auf Platon und Aristoteles zurück. Es ging um den Realitätsgehalt, um den Wirklichkeitscharakter der Universalien, der allgemeinen Begriffe. Was ist wirklich? Ist der allgemeine Begriff wirklich? Der allgemeine Begriff der Mensch? Ist die Wirklichkeit nicht vielmehr erst die Individualisation des allgemeinen Begriffs in den einzelnen Menschen? Oder ist der allgemeine Begriff ein bloßer Name und das Individuelle allein ist die Wirklichkeit? So einfach kann die Frage nicht entschieden werden, denn bis auf den heutigen Tag ist noch immer nicht geklärt, ob wir wissen, dass der Apfelbaum ein Apfelbaum ist, weil er Äpfel trägt, oder deshalb, weil wir schon zuvor wussten, dass er überhaupt ein Baum ist. Was war der gesellschaftliche Hintergrund dieses Streits? Das Eigentümliche war, dass keineswegs Philosophen um ein erkenntnistheoretisches Problem unter anderem diskutierten, sondern dass diese Philosophen de facto nichts anderes waren als die Ideologen bestimmter gesellschaftlicher Fraktionen. Es kam also nicht von ungefähr, dass die Emanzipationsbewegungen und die Subversion sich von Anfang an mit dem Nominalismus verbanden, das heißt also mit der Auffassung, dass der konkrete Mensch die Realität sei, nicht die Idee des Menschen, während die Vertreter der absoluten Autorität der Kirche sogenannte Realisten waren, das heißt also Idealisten nach heutigem Sprachgebrauch. Realist wurde genannt, wem der allgemeine Begriff eine Realität war. Nominalist, wem der allgemeine Begriff bloß ein Name war. Die berühmte goldene Mitte wurde von Thomas von Aquin vertreten, der Ansicht war, weder das eine noch das andere treffe zu. Vielmehr sei die Wirklichkeit in der jeweiligen Inkarnation des allgemeinen Begriffs im einzelnen Ding, im einzelnen Menschen zu finden. Hinter dem Konflikt zwischen Realismus und Nominalismus jedoch stand immer die Frage, was ist die eigentliche Quelle der menschlichen Erkenntnis? Liegt sie im Menschen selber? Ist es der Mensch, der bestimmt, dass ein bestimmter Gegenstand Baum heißt und ein anderer Gegenstand Tisch? Oder sind das Begriffe, die, wie die Realisten meinten, vom göttlichen Intellektus vorgeprägt sind, die also dem Menschen auf dem Weg der Offenbarung zur Kenntnis gebracht werden? Um diesen Konflikt herum gruppiert sich die philosophische Linie der Subversion. Die zweite ist die heretische Linie der Sekten, der Ketzer, wobei immer zu bedenken gilt, dass es zwei Formen der Ketzerei gibt. Es gibt den einzelnen Ketzer, den individuellen Heretiker und es gibt die ketzerische Bewegung, die Katharer, die Waldenser, die Fraticellen, die zum Teil revolutionäre Bewegungen bildeten und militant auftraten. Der heretischen Linie ging es um die radikale Veränderung erstens des Verhältnisses zwischen Kirche und Gemeinde, zweitens des Verhältnisses zwischen klerikaler Hierarchie und Volk. Dahinter stand als allgemeines Motiv, was schon in der Antike aufscheint, auch am Ursprung der Kirche im Urchristentum präsent ist, das Streben nach Gleichheit, nach der Abschaffung des Unterschieds zwischen Arm und Reich. Die heretische Linie ist im Grunde der permanente Kampf der Armen gegen die Reichen, der Armengemeinden gegen die reiche Kirche, der armen Volksschichten der Bauern gegen die reichen Feudalherren und auch des armen Klerus, das heißt der Bettelorden gegen die reichen Bischöfe. Die politische Linie, die schon im Hochmittelalter auftrat und die dann im Spätmittelalter zum Durchbruch kommt, ist der Versuch, neue Formen der politischen Vergesellschaftung herauszukristallisieren. Ein Bemühen, das scheitern musste oder höchstens abstrakt gedacht und nur formell verwirklicht werden konnte. Es geht, um neue politische Formen, die der Autonomie der Kommunen dienen sollten. Sodann geht es innerhalb dieses republikanisch bestimmten Gemeinwesens um das Verhältnis der drei Mächte: Gott, Fürst, Volk. Es geht also um das alte und immer neue Problem, von wem die Staatsgewalt ausgeht. Noch im Parlamentarischen Rat zu Bonn wurde zwischen der CSU-Fraktion und den anderen Parteien bei der Abfassung des Artikels 20 des Grundgesetzes darüber gestritten, woher die Staatsgewalt käme. Die CSU-Fraktion wollte grundgesetzlich festschreiben, alle Staatsgewalt käme von Gott. Das Grundgesetz hat dann aber jenen Gedanken aufgenommen, der im Spätmittelalter bei Marsilius von Padua und bei Wilhelm von Ockham zum ersten Mal aufkommt. Ein Gedanke, der das Verhältnis von Gott, Fürst und Volk völlig umdreht. Der Fürst ist nicht länger mehr von Gott, wie Paulus sagte, sondern der Fürst kann seine Legitimation einzig und allein durch die Zustimmung des Volkes finden. Das war allerdings eine noch sehr formelle Form der Volkssouveränität, denn es kommt, wie immer, so auch hier, darauf an, wer und was unter dem Volk verstanden wird. Es mussten allerdings viele knifflige institutionelle Fragen geregelt werden, weil das städtische Volk in Zünfte gegliedert war und weil es auf dem Lande gar kein Volk im eigentlichen Sinne gab, nur Leibeigene. Es musste also versucht werden, eine einheitliche politische Linie zu finden, und dies misslang. Die heretische und die politische Linie der Subversion scheiterten, weil, wie es so schön heißt, die Zeit nicht reif dafür war. Die Zeit war aber reif für die andere, die philosophische Linie der Subversion. Der erste Anstoß zur Revision, gar zur Umkehrung des Verhältnisses von Vernunft und Glauben, ging von der arabischen Philosophie, ging von Spanien aus. Es war dies keine islamische Philosophie, weil ihre Hauptvertreter zwar Araber waren, sie vom Islam jedoch als Ketzer betrachtet wurden. Avicenna, arabisch Ibn Sina, der von 980 bis 1037 lebte, und Averroes Ibn Rushd, 1126 bis 1198. Was war wichtig an dieser arabischen Philosophie, vor allem in ihrer ersten, von Avicenna entwickelten Fassung, die den anfänglichen Impuls gab? Nicht etwa nur der stets betonte, zweifellos wichtige Umstand, dass diese Philosophie eine materialistische Interpretation des Aristoteles unternahm. Wenn Aristoteles in der Metaphysik sagt, Gott sei der erste Beweger, der unbewegte Beweger, so ist das eine Formulierung, die wenig besagt. Denn es ist eigentlich gar nicht von Gott die Rede, sondern das Seiende sei im Seienden, das Nichtbewegte, das alles Bewegende. Erst die Christologie hat daraus den Begriff Gott abgeleitet. Für Avicenna, später für Averroes, war dieser Satz des Aristoteles in Wirklichkeit materialistisch gemeint. Nach ihrer Auffassung war schon Aristoteles eigentlich Materialist, der das, was Jenseitigkeit und Transzendenz genannt wurde, im Grunde gar nicht anerkannt, sondern in die Welt hineingeholt habe. Das war fraglos sehr wichtig, galt diese Auslegung doch schon per se als Häresie. Und dass die europäische Philosophie Avicenna begierig aufnahm, war äußerst gefährlich für die Dogmatik des Christentums. Doch ebenso wichtig und subversiver noch war die von der arabischen Philosophie entwickelte Theorie der doppelten Wahrheit. Aus dieser Theorie erst konnte das Verhältnis von Vernunft und Glaube neu bestimmt werden. Die Theorie der arabischen Philosophen geht im Grunde sehr friedlich und schiedlich mit dem Problem der Wahrheit um. Seitdem Tertullian den Streit provoziert hatte, wusste man nicht, ob die Wahrheit durch die Offenbarung erkannt wird oder durch das Denken. Avicenna und Averroes sagten, nicht nur eine einzige Wahrheit gebe es, sondern eine theologische, die Wahrheit der Offenbarung, und eine zweite, nämlich die Wahrheit, die der Mensch mittels seines Lumen Naturale, seines natürlichen Lichtes zu erkennen vermöge. Nicht zufällig wird die Aufklärung später dennoch Illuminatentum heißen, das heißt durch den Gebrauch seiner Vernunft. An sich wäre das nicht weiter gefährlich gewesen, und Avicenna verstand seine Lehre auch als den Versuch, Theologie und Philosophie zu versöhnen, Vernunft und Glauben in Einklang zu bringen. Doch beide Philosophen gingen in Wahrheit noch einen Schritt weiter, indem sie lehrten, dass im natürlichen Lichte der Vernunft betrachtet die religiöse Wahrheit zwar volle Geltung besäße, aber nur in einem symbolischen Sinne. Und damit begann schon die symbolische Deutung des Alten und des Neuen Testaments als einer Sammlung von Mythen, die rational zu durchleuchten waren. Das heißt Bibelkritik. Viele Jahrhunderte später entstand aus diesem Grundgedanken die Bewegung der Aufklärung. Den eigentlichen Durchbruch der Subversion in Europa tat der wichtigste Denker der Zeit, Petrus Abelardus oder Peter Abelard. Als Verfasser der Liebesbriefe an Eloise ist er bekannt geworden. Aber man behauptet, er habe diese Briefe nur für sich selbst geschrieben. Eine tragische Geschichte und eine tragische Trennung. Der junge Abelard verliebte sich in Eloise, die Nichte eines großen Pariser Herrn. Und dieser Herr hatte etwas gegen Abelard, der schon einen Namen als Nominalist sich erworben hatte und alles andere war als ein ruhiger Geist der theologischen Welt. Er ließ den armen Abelard nächtens überfallen und entmannen, worauf Abelard ins Männerkloster ging und Eloise ins Frauenkloster. Was für sein Privatleben so schmerzlich war, war für die Subversion sehr sinnvoll, denn was er in seiner klösterlichen Einsamkeit dachte und schrieb, war in der Tat der Durchbruch der Aufklärung, der Durchbruch der Subversion. So wurde Abelard am Anfang des zweiten Millenniums zum Wortführer des freien Wissens, zum Repräsentanten des selbstständigen Denkens. Er war der Erste, der vom Richteramt der Vernunft bei der Entscheidung über die Wahrheit sprach. Wahr ist nicht, was geoffenbart wird, sondern was mich überzeugt. Das allerdings war ein Satz, den das Hochmittelalter nicht ohne weiteres hinnehmen konnte, und Abelard wurde daher auch als der Verneiner denunziert. Sein Hauptwerk heißt Sic et Non, Ja und Nein, ein Werk, das praktisch das berühmte Kapitel über die Antinomien der Vernunft aus Immanuel Kants Kritik der reinen Vernunft vorwegnimmt. Kant zeigt darin, dass mit den Mitteln der Vernunft sowohl die Einheit der Welt bewiesen als auch das gerade Gegenteil, dass mit den Mitteln der Vernunft sowohl die Sterblichkeit der Seele begründet werden kann, wie auch das Gegenteil. So verfuhr auch Abelard, aber nicht nach Maßgabe einer prinzipiellen Methode, sondern indem er die Dogmen der Religion Punkt für Punkt auf ihre Widersprüche untersuchte und so in einer Art dialektischer Zersetzung die Glaubenssätze der Kirchenväter demontierte. Er nahm die Schriften von Tertullian, Origenes, Augustin und Schritt für Schritt demonstrierte er die inneren Widersprüche ihrer Sätze. Dabei ging er von der Frage aus, was an diesen Sätzen ist eigentlich nach menschlicher Vernunft beweisbar? Wahr ist nicht das Geoffenbarte, sondern wahr ist das Beweisbare. Das war der eine Punkt. Der andere Punkt, der nicht nur von den Philosophen und Theologen, sondern auch von den Bischöfen und Exegeten begriffen werden konnte, der Grund, weshalb Abelards Schriften verboten wurden, war, dass er etwas tat, das ebenfalls wie die Antizipation von Gedanken anmutet, die Jahrhunderte später bei Voltaire, Diderot, Kant auftauchen. Er untersuchte die Dogmen des Christentums und befand, dass das im Grunde einzig wahre, beweisbare und richtige an der christlichen Religion das Sittengesetz sei. Die gedankliche Operation, die er vornahm, lag also darin, die Religion in ihrer Beweisbarkeit und also Gültigkeit auf die 10 Gebote zu reduzieren. Die nominalistische Linie wirkte fort, obwohl die Kirche sich zur unumschränkten Herrschaft aufschwang. Die nominalistische Subversion ging fort zur restlosen, endgültigen Auflösung des Wesensgehalts der herrschenden Theologie des Thomismus, der Theologie des Thomas von Aquin. Die Zersetzungsarbeit wurde von allem von 2 Franziskanern vollbracht, von Duns Scotus, Dr. Subtilis, der subtile Doktor genannt, der von etwa 1270 bis 1308 lebte, und von Willem von Ockham, dem Doktor Invisibilis, dem unbesiegbaren Doktor, der um 1280 geboren wurde und wahrscheinlich um 1347 starb. Was diese Philosophen, vor allem Willem von Ockham, ins Werk setzten, war in der Tat die Auflösung aller christlichen Dogmatik. Duns Scotus ging von der Frage aus, ob die sittlichen Prinzipien, die seitens der christlichen Theologie gepredigt wurden, auch die 10 Gebote in sich schlüssig seien, ob sie also als Argumente der Vernunft zu betrachten seien. Er kam zu dem Schluss, dass im Grunde alle Sittengesetze einen nur relativen Charakter haben könnten, womit er sich der Sophistik anschloss. Er relativierte also das christliche Wertesystem und er relativierte es durchaus im Sinne der Betonung der Vorherrschaft Gottes. Das Eigentümliche dieser Philosophen ist gerade, dass sie keineswegs Atheisten waren. Davon ausgehend, dass Gott die 10 Gebote gegeben hat, dass Gott überdies allmächtig ist, kam Duns Scotus zur Auffassung, Diebstahl zum Beispiel sei nicht an sich eine Sünde, sondern weil Gott es so bestimmt hatte. An einer Stelle schreibt Duns Scotus: Hätte Gott gewollt, dass der Diebstahl die Summe aller Tugenden sei, wäre der Dieb ein tugendhafter Mensch. Wilhelm von Ockham ging noch weiter. Wilhelm, ein Franziskaner, der sich auch politisch betätigte, konnte sich der Verfolgung durch die Kirche nur entziehen, indem er nach Bayern floh, zu König Ludwig, der damals der Vertreter der Liberalität war. Auch Marsilius von Padua, der große Gegner des Papstes, fand hier Zuflucht. Wilhelm von Ockham, also ein Heretiker, greift die Lehre von der doppelten Wahrheit wieder auf, und zwar so, und es gehört zur scholastischen Methode, die Geister etwas zu verwirren, dass es so aussieht, als würde er vom Primat des Glaubens über die Vernunft, es gäbe in der Tat eine doppelte Wahrheit, die Wahrheit der Offenbarung und die Wahrheit der Vernunft. Zu den Gegenständen der Offenbarung, zu den Fragen der Religion, habe die Vernunft keinen Zugang. Der Versöhnungsversuch des Averroes, es gibt zwar eine doppelte Wahrheit, aber die eine Wahrheit hat symbolischen Charakter und ihr wirklicher Gehalt wird von der Vernunft erkannt, wird beiseite geschoben. Willem von Ockham sagt stattdessen: Zur Wahrheit der Offenbarung habe die Vernunft überhaupt keinen Zugang. Wird nicht damit der Primat des Glaubens anerkannt? Ist das nicht eine Bankrotterklärung der Vernunft? Es mag so scheinen, aber Willem von Ockham wäre ein schlechter Scholastiker, wenn er seine Argumentation nicht weiterführen würde. Dahin nämlich, dass wenn alles Religiöse der Vernunft unzugänglich ist, die Versöhnung des Averroes konsequent zurückgewiesen werden muss. Wenn die Vernunft keinen Zugang zur Offenbarung hat, dann hat die Offenbarung auch keine Bedeutung für die Vernunft mehr. Mit anderen Worten, die Offenbarung wird zwar als Wahrheit anerkannt, aber als eine Wahrheit, die der Vernunft so unerklärlich ist, dass sie für einen vernünftigen Menschen jeden Wert verliert. Was bei Ockham am Ende herauskommt, ist die Gleichgültigkeit des Göttlichen für das Weltliche und die Unerheblichkeit des Glaubens für die Arbeit der Vernunft. So kommt bei Willem von Ockham Jahrhunderte nach den Sophisten die Vernunft gewissermaßen zu sich selber und gewinnt ihre Autonomie zurück. Selbstständiges Denken macht sich breit. Der Glaube darf bestehen bleiben, aber er wird als reines Herrschaftsinstrument in den Bereich der kirchlichen Hierarchie relegiert. Eine Relegation, die noch viele spätere Heretiker unternehmen werden. Zwischen Abelard und Ockham, das heißt zwischen den Jahren 1079 und 1347, kommt es zur großen kulturellen Blüte des Mittelalters und zur philosophischen Blüte der Scholastik. Die Vorherrschaft der Kirche, der Papst hat gesiegt, ist unbestritten und die Synthese zwischen Vernunft und Glauben scheint definitiv gefunden. Trotz aller Hegemonie des Glaubens hatte die Theologie doch auf die subversive Arbeit der Vernunft zu reagieren. So kam es im Jahre 1148 auf dem Konzil von Verona zum ersten konziliaren Beschluss gegen die Abweichler, wörtlich zur Aufsuchung der Heretiker, Inquisitio Hereticorum. Das ist noch nicht die Inquisition, die mit Folter und Scheiterhaufen arbeitet, denn die Aufsuchung der Heretiker war zunächst durchaus seelsorgerisch gemeint. Träger der Untersuchung waren auch nicht etwa Orden wie später die Dominikaner, sondern die Bischöfe. Sie hatten die Aufgabe festzustellen, wo es zu Häresien, zu Abweichungen von der Orthodoxie, von der wahren Lehre kam. Ein Unterfangen, das sich vor allem gegen die Katharer, die Waldenser, richtete, mit denen übrigens die Franziskaner, Wilhelm von Ockham, eng verbunden waren. Diese frühe Form der Inquisition zielte lediglich darauf, ob jemand ein Heretiker war, um ihn sodann mit Strafen zu belegen, die allerdings keineswegs grässlich waren. Abgesehen von einer allgemeinen Buße bestanden die meisten Strafen in dem Zwang, gute Werke zu leisten. Es klingt vielleicht übertrieben, doch im Strafprinzip dieser Inquisition tauchte zum ersten Mal so etwas wie der Gedanke der Resozialisierung auf. Der Heretiker muss zwar bestraft werden, aber er wird durch gute Werke bestraft, die ihm den Weg zur Wahrheit zurückfinden helfen. Diese Form der Inquisition wurde durch das vierte Lateranische Konzil von 1225 formell bestätigt und sie richtete sich nun gegen die Juden und Mauren, die gewaltsam christianisiert wurden. Aber man traute dem Frieden nicht und so übertrug man der Inquisition die Aufgabe, zu überprüfen, ob die Konversion tatsächlich vollzogen worden war. Doch dann geschah der qualitative Sprung. Ein Edikt des Papstes Gregor des IX. Von 1231 nahm die Inquisition aus der Verantwortung der Bischöfe und schuf die päpstliche Inquisition. Das war der Anfang der klassischen Inquisition, deren Untersuchungsmethode die Folter, mittels derer die berühmten Geständnisse erpresst wurden. Die Inquisition übrigens, und darin liegt eine Vorwegnahme der modernen Unterscheidungen zwischen zwei Formen der Justiz, zwischen polizeilicher Untersuchung und richtlicher Vollstreckung, vollzog die Todesurteile nicht etwa selbst. Sie hatte lediglich die Aufgabe, den Ketzer ausfindig und geständig zu machen. Danach übergab sie ihn dem sogenannten weltlichen Arm zur Exekution. Der Scheiterhaufen wurde also nicht von der Kirche angezündet, sondern von der jeweiligen weltlichen Herrschaft. An der Geschichte der Inquisition kann man studieren, wie eigentümlich die Geschichte manchmal verfährt. Der erste, der einen Scheiterhaufen entzünden ließ, war nicht nur einer der hervorragendsten Protagonisten der Kultur des Mittelalters, sondern der Weltgeschichte überhaupt. Der zweite Friedrich von Hohenstaufen, der in Palermo residierte. Ihm gelang es, eine Art Weltmarkt zu schaffen zwischen Ost und West. Er war bestrebt, den großen Traum Alexanders von der Einheit der Welt zu verwirklichen. Und dieser Friedrich II., der aus Palermo das Zentrum der Kultur machte, war zugleich der Erste, der als weltlicher Arm eines inquisitorischen Urteils den Scheiterhaufen brennen ließ. Die Inquisition fand später noch ein anderes Vernichtungsobjekt. Denn seit 1498 wurde sie in Deutschland auch gegen das sogenannte Hexenwesen angewandt. Nicht, dass bis dato keine Hexen verbrannt worden wären, aber sie wurden unter der Beschuldigung gerichtet, sie seien Heretiker. Erst nach dem Ausgang des 15. Jahrhunderts, zu Beginn der Neuzeit also, nahm der große Vernichtungszug gegen die Hexen seinen Lauf. Warum dieser Terror? Erklärungen gibt es viele. Zum Beispiel die These, es sei gesellschaftlich notwendig gewesen, gegen die Hexen als die wissenden Frauen vorzugehen, weil sie in der Lage waren, eine Art Geburtenkontrolle durchzuführen. Aber das ist sehr fraglich, weil die Hexenverfolgung erst etwa 100 Jahre nach der großen Pest von 1347 bis 52, das heißt lange nach dem Schwarzen Tod, einsetzte, der Millionen das Leben kostete. Damals bestand das Problem der Regeneration und der Reproduktion der gesamten europäischen Gesellschaft tatsächlich. Und doch gab es zu dieser Zeit keine Hexenverfolgung. Die Religionskriege, die zu Verheerung und Entvölkerung Mitteleuropas führten, fanden dagegen erst ein halbes Jahrhundert nach dem Beginn der Hexenverfolgung statt. Wie auch immer, es werden, wie stets, Machtmotive dahinter gestanden haben. Soweit zur philosophischen Linie der Subversion. Im Grunde liegt sie darin, dass unterschwellig einerseits in der Form des dialektischen Philosophierens der Scholastik am Ausgang des Mittelalters die Zersetzung der Dogmatik stattfindet, dass andererseits die Vernunft nach und nach die Oberhand über den Glauben gewinnt. Von nun an kann man sich nicht mehr auf die Offenbarung berufen. Von nun an wird gedacht. Mit dem Sieg des vernünftigen Denkens über die Wahrheit der Offenbarung einher geht die Entstehung der Universitäten. Die erste wurde 1119 in Bologna gegründet, damals Bononia. Und Bononia docet, Bononia lehrt, wurde alsbald zum geflügelten Wort. Die Stadt wurde zum Zentrum des akademischen Lebens. Bologna la dotta, die Wissende genannt. Aber auch la grassa, die Fette, weil man hier am besten kochte. Zuletzt hieß sie Bologna la rossa, weil es eine kommunistische Mehrheit gab. Interessant, dass die neuen Universitäten, die sich Universitas Literarum oder auch Universitas Magistrorum et Scholarium nannten, das heißt die Gemeinschaft der Lehrenden und der Lernenden, denn damals lebten die Lehrenden und die Lernenden in Collegia zusammen, dass sie eine Studienorganisation aufwiesen, die sich in der Diplom- und Promotionsprüfungsordnung politikwissenschaftlicher Fachbereiche wiederfindet. So gab es zunächst das Grundstudium, die Artes Liberales, das waren Grammatik, Rhetorik, Dialektik, Arithmetik, Geometrie, Musik und Astronomie. Danach gab es eine obligatorische Prüfung, die einen Titel verlieh, den es noch heute in Frankreich und in der angelsächsischen Welt gibt, den Baccalaureus. Baccalaureus konnte sich nennen, wer die Zwischenprüfung absolviert hatte. Der zweite Grad war der Magister. Erst nach dem Magisterstudium, dem Hauptstudium also, hatte man den Zugang zu den eigentlichen Fakultäten. Alles zuvor war Studium Generale. Es gab nur zwei Fakultäten, die medizinische und die juristische. Erst nachdem man das Studium Generale absolviert hatte, konnte man den höchsten akademischen Grad erreichen, den des Doktors. Daher auch die eigentümlichen Beinamen vieler Philosophen des Mittelalters. Dr. Subtilis, Dr. Sublimis, Dr. Invisibilis. Der höchste Doktor, der sublime Doktor, der unschlagbare Doktor. So viel zur philosophischen Linie der Subversion.